Johnnys erste Operation war für den 28. Mai geplant. Wysak und Brown erläuterten ihm den Vorgang eingehend. Er würde eine örtliche Betäubung bekommen. Keiner der beiden wollte das Risiko einer Vollnarkose eingehen. Diese erste Operation würde den Knien und Knöcheln gelten. Seine Bänder, welche sich während seines langen Schlafs verkürzt hatten, würden mit einer Kombination von Plastiksträngen verlängert werden. Das Plastik, das dabei verwendet wurde, fand ebenfalls bei Herztransplantationen Verwendung. Die Frage dabei war nicht so sehr, ob sein Körper diese künstlichen Bänder annehmen oder abstoßen würde, hatte Brown ihm erklärt, sondern ob seine Beine sich an die Veränderung gewöhnen könnten. Wenn sie bei Knien und Knöcheln gute Erfolge erzielten, wären 3 weitere Operationen geplant, eine an den langen Bändern der Oberschenkel, eine an den Ellbogenbändern und wahrscheinlich eine 3. am Hals, den er kaum drehen konnte. Der chirurgische Eingriff sollte von Raymond Ruop durchgeführt werden, der die Technik begründet hatte. Er wurde aus San Francisco eingeflogen. »Was will denn dieser Ruop von mir, wenn er so ein Superstar ist?«, fragte Johnny. Superstar war ein Wort, das er von Marie gelernt hatte. Sie hatte es im Zusammenhang mit einem erkahlenden, brillentragenden Sänger mit dem unwahrscheinlichen Namen Elton John benutzt. »Sie unterschätzen Ihre eigenen Superstar-Qualitäten«, antwortete Brown. »In den Vereinigten Staaten gibt es nur eine Handvoll Leute, die sich wie Sie von einem so langen Koma erholt haben. Und von dieser Handvoll war Ihre Genesung von begleitenden Gehirnverletzungen am radikalsten und erfreulichsten.« Sam Wysak war unverblümter. »Sie sind ein Versuchskaninchen, ja?« »Was?« »Ja, schauen Sie bitte ins Licht.« Wysak richtete einen Lichtstrahl in die Pupille von Johnnys linkem Auge. »Wissen Sie, dass ich mit diesem Ding hier direkt in Ihren Sehnerv sehen kann? Ja, die Augen sind mehr als Fenster zur Seele. Sie sind die kompliziertesten Wartungsstellen des Gehirns.« »Versuchskaninchen«, sagte Johnny mürrisch und starrte in den grellen Lichtpunkt. »Ja.« Das Licht wurde ausgeschaltet. »Tun Sie sich jetzt nicht selber leid. Viele Techniken, die jetzt zu Ihren Gunsten angewendet werden sollen und schon angewendet wurden, hat man im Vietnamkrieg perfektioniert. In den VA-Hospitals gab es keinen Mangel an Versuchskaninchen, ja? Ein Mann wie Ruop ist an Ihnen interessiert, weil Sie ein einmaliger Fall sind. Ein Mann, der 4,5 Jahre lang geschlafen hat. Können wir ihm dazu verhelfen, wieder zu gehen? Ein interessantes Problem. Er sieht den Artikel, den er im New England Journal of Medicine darüber schreiben wird. Er freut sich darauf, wie sich ein Kind auf neue Spielsachen unter dem Weihnachtsbaum freut. Er sieht nicht Sie, er sieht nicht Johnny Smith in seinem Schmerz, nicht Johnny, der eine Bettpfanne benutzen und nach einer Schwester läuten muss, damit sie ihm den Rücken kratzt, falls es ihn dort juckt. Das ist gut, seine Hände werden nicht zittern. »Lächeln, Johnny. Dieser Ruop sieht aus wie ein Bankangestellter, aber er ist wahrscheinlich der beste Chirurg Nordamerikas.« Aber es fiel Johnny schwer zu lächeln. Er hatte pflichtschuldig die Broschüren gelesen, die seine Mutter ihm dagelassen hatte. Sie deprimierten ihn und erfüllten ihn erneut mit Furcht um ihre geistige Gesundheit. Eine davon, von einem Mann namens Salem Curban, erschien ihm mit einer genüsslichen Ausmalung einer blutigen Apokalypse und den Pfründen der Hölle beinahe barbarisch. Eine andere beschrieb die Ankunft des Antichrist in bester Schundheftchenmanier. Die anderen waren ein finsterer Reigen des Irrsinns. Christus wohnte unter dem Südpol, Gott flog eine fliegende Untertasse, New York war Sodom, L.A. war Gomorra. Sie befassten sich mit Exorzismus, mit Hexen, mit allen möglichen sichtbaren und unsichtbaren Dingen. Es war ihm unmöglich, diese Pamphlete mit der religiösen und dennoch erdverbundenen Frau in Zusammenhang zu bringen, die er vor seinem Koma gekannt hatte. 3 Tage nach dem Zwischenfall mit dem Foto von Wysaks Mutter tauchte ein schlanker und dunkelhaariger Reporter namens David Bright von Bangor's Daily News an der Tür von Johnnys Krankenzimmer auf und bat um ein kurzes Interview. »Haben Sie die Ärzte gefragt?«, fragte Johnny. Bright grinste. »Na, um ehrlich zu sein, nein.« »Gut«, sagte Johnny, »in diesem Fall will ich gern mit Ihnen reden.« »Sie sind ein Mann nach meinem Herzen«, sagte Bright. Er kam herein und setzte sich hin. Seine ersten Fragen galten dem Unfall und Johnnys Gefühlen und Gedanken nach dem Erwachen, als er festgestellt hatte, dass er fast ein halbes Jahrzehnt versäumt hatte. Johnny beantwortete alle Fragen ehrlich und wahrheitsgemäß. Dann erwähnte Bright, aus zuverlässiger Quelle erfahren zu haben, dass Johnny als Folge des Unfalls eine Art sechsten Sinn entwickelt hatte. »Wollen Sie wissen, ob ich übersinnliche Wahrnehmungen habe?« Bright zuckte lächelnd mit den Schultern. Ja, »das würde für den Anfang genügen.« Johnny hatte sorgfältig über alles nachgedacht, was Wysack gesagt hatte. Je länger er darüber nachdachte, desto mehr war er davon überzeugt, dass Wysack das einzig Richtige getan hatte, als er den Hörer auflegte, ohne ein Wort zu sagen. Johnny hatte angefangen, es in seinen Gedanken mit der Geschichte »Die Affenpfote« von W.W. Jacobs zu assoziieren. Die Pfote erfüllte Wünsche, aber der Preis, den man für jeden Wunsch bezahlen musste, war rabenschwarz. Das ältere Ehepaar hatte sich die Summe von 100 Pfund gewünscht und der Sohn war bei einem Unfall in der Mühle ums Leben gekommen. Die Entschädigung der Mühle betrug exakt 100 Pfund. Dann hatte die alte Frau gewünscht, ihr Sohn möge zurückkehren, und er kehrte zurück. Aber bevor sie die Tür aufmachen und das Grauen erblicken konnte, das sie aus dem Grab heraufbeschworen hatte, verwendete der alte Mann den letzten Wunsch dazu, ihn wieder ins Grab zurückzuschicken. Wie Wysack gesagt hatte, manche Dinge blieben besser verschwunden. »Nein«, sagte er, »ich habe ebenso wenig übersinnliche Wahrnehmungen wie Sie.« Also, »meiner Quelle zufolge haben Sie? Nein, das stimmt nicht.« Bright lächelte ein wenig zynisch und schien zu überlegen, ob er auf dem Thema beharren sollte, aber dann schlug er eine neue Seite seines Notizbuches auf. Er begann, Johnny nach dessen Zukunftsaussichten zu befragen, nach seinem Gefühl für den Weg zurück, und auch diese Fragen beantwortete Johnny so ehrlich er konnte. »Was werden Sie also tun, wenn Sie hier rauskommen?« fragte Bright und klappte sein Notizbuch zu. »Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich versuche immer noch, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Gerald Ford Präsident ist.« Bright lachte. »Da sind Sie nicht allein, mein Freund.« »Ich nehme an, dass ich wieder unterrichten werde«, sagte Johnny. »Das ist alles, was ich kann. Aber im Augenblick ist das noch in so weiter Ferne, dass ich mir keine Gedanken darüber mache.« Bright bedankte sich für das Interview und ging. Sein Artikel erschien zwei Tage später in der Zeitung, am Tag vor seiner Beinoperation. Der Artikel stand unten auf der Titelseite und die Schlagzeile lautete »John Smith, moderner Rip Van Winkle, sieht langem Weg zurück entgegen«. Es gab drei Bilder. Ein Foto von Johnny für das Jahrbuch der Cleves Mills High School. Es war knapp eine Woche vor dem Unfall aufgenommen worden. Ein Foto von Johnny im Krankenbett, dünn und verrenkt, Arme und Beine gekrümmt. Zwischen diesen beiden Bildern war ein Foto des beinahe total demolierten Taxis, das wie ein toter Hund auf der Seite lag. In dem Bright-Artikel wurde nichts von einem sechsten Sinn, übersinnlichen Wahrnehmungen oder sonstigen wilden Talenten erwähnt. »Wie haben Sie ihn denn von dem Parapsychothema abbringen können?« fragte Wysack am Abend. Johnny zuckte mit den Schultern. »Na, er schien ein netter Bursche zu sein. Vielleicht wollte er mir sowas nicht anhängen.« »Vielleicht nicht«, sagte Wysack, »aber er wird es auch nicht vergessen. Nicht, wenn er ein guter Reporter ist, und das ist er, soweit ich gehört habe.« »Soweit Sie gehört haben?« »Ich habe mich erkundigt.« »Um meine Interessen zu wahren?« »Wir tun eben alle, was wir können, ja?« »Sind Sie wegen morgen nervös, Johnny?« »Nicht nervös, nein. Um es treffender auszudrücken, ich habe Angst.« »Ja, natürlich, hätte ich an Ihrer Stelle auch.« »Werden Sie dabei sein?« »Ja, im Beobachtungsteil des Operationssaales oben. Sie werden mich in der grünen Kluft zwar kaum von den anderen unterscheiden können, aber ich werde da sein.« »Ziehen Sie etwas an«, sagte Johnny, »ziehen Sie etwas an, woran ich Sie erkennen kann.« Wysack sah ihn an und lächelte. »Also gut, Ich werde meine Uhr an den Kittel heften. Gut, sagte Johnny. Was ist mit Dr. Brown? Wird er auch dabei sein? Dr. Brown ist in Washington. Er wird Sie morgen der American Society of Neurologists vorstellen. Ich habe seinen Vortrag gelesen. Er ist recht gut. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie wurden nicht eingeladen? Wysack zuckte mit den Schultern. Ich fliege nicht gern. Das macht mir Angst. Und vielleicht wollten Sie hierbleiben? Wysack lächelte schief, breitete die Hände aus und sagte nichts. Er kann mich nicht besonders leiden, nicht? Fragte Johnny. Dr. Brown. Nein, nicht besonders, sagte Wysack. Er glaubt, dass Sie uns etwas vormachen, dass Sie aus irgendwelchen Gründen Dinge erfinden, dass Sie sich interessant machen wollen. Aber beurteilen Sie ihn nicht nur danach, John. Er kann nicht in anderen Bahnen denken. Wenn Sie also etwas für Jim empfinden, dann empfinden Sie ein wenig Mitleid. Er ist ein brillanter Mann und wird es sicher noch weit bringen. Er hat bereits Angebote, und eines Tages wird er aus diesen kalten nördlichen Wäldern fortfliegen, und Bangor wird ihn nie wiedersehen. Er wird nach Houston oder Hawaii oder sogar nach Paris gehen. Aber seine Begabung ist merkwürdig beschränkt. Er ist ein Mechaniker des Gehirns. Er hat es mit seinem Skalpell zerschnitten und keine Seele darin gefunden, also gibt es auch keine. Wie bei den russischen Kosmonauten, die die Erde umkreisten, aber Gott nicht gesehen haben. Das ist die Denkweise eines Mechanikers. Aber ein Mechaniker ist nur ein Kind mit überlegener Beherrschung der Motorik. Sie dürfen ihm niemals sagen, dass ich Ihnen das erzählt habe. Nein. Und jetzt müssen Sie sich ausruhen. Sie haben morgen einen langen Tag vor sich. Alles, was Johnny während der Operation von dem weltberühmten Dr. Ruop sah, war eine dicke Hornbrille und ein ungewöhnlich großer Grützbeutel an der äußersten linken Stirnseite des Mannes. Der Rest von ihm war unter Kappe, Kittel und Handschuhen verborgen. Johnny hatte 2 Prä-OP-Injektionen verabreicht bekommen, einmal Demerol und einmal Atropin, und als er hineingerollt wurde, war er 8 miles high. Die Anästhesistin kam mit der größten Novokain-Nadel, die Johnny jemals in seinem Leben gesehen hatte. Er rechnete damit, dass die Injektion schmerzhaft sein würde, und er irrte sich nicht. Er bekam die Injektion zwischen L4 und L5, dem 4. und 5. Lendenwirbel, hoch genug, den Cauda equina zu umgehen, den Nervenstrang an der Basis der Wirbelsäule, der ungefähr einem Pferdeschweif ähnelt. Johnny lag auf dem Bauch und biss sich in den Arm, um nicht zu schreien. Nach einer endlosen Zeitspanne begannen die Schmerzen zu einem dumpfen Druckgefühl zu verblassen. Davon abgesehen war die untere Hälfte seines Körpers völlig verschwunden. Ruops Gesicht ragte über ihm auf. Der grüne Bandit, dachte Johnny, Jesse James mit Hornbrille, Geld oder Leben. »Fühlen Sie sich wohl, Mr. Smith?« fragte Ruop. »Ja, trotzdem möchte ich so etwas so schnell nicht noch einmal durchmachen.« »Sie können Zeitschriften lesen, wenn Sie möchten, oder Sie können im Spiegel zusehen, wenn es Sie nicht so sehr aufregt.« Gut. Schwester, bitte den Blutdruck. 21 zu 76, Doktor. Wunderbar. Nun, Leute, sollen wir anfangen? Lassen Sie mich auch mitspielen, sagte Johnny leise und war überrascht von dem herzlichen Lachen. Ruop tätschelte seine Schulter unter dem Laken mit der Hand, an der er einen Handschuh trug. Er beobachtete, wie Ruop ein Skalpell auswählte und damit hinter dem grünen Tuch verschwand, welches von einer Metallstange herabhing, die über Johnny angebracht worden war. Der Spiegel war konvex, und Johnny hatte einen hinreichend guten, wenn auch etwas verzerrten Blick auf alles. »Oh ja«, sagte Ruop, »oh ja, da haben wir ja, was wir wollen. Humdidum, gut, Klammer bitte, Schwester, na los.« »Wachen Sie auf, um Gottes Willen!« »Ja, Sir! Ich glaube, ich hätte jetzt gerne eins von diesen...« »Nein, warten Sie, geben Sie mir nicht das, worum ich Sie bitte, geben Sie mir das, was ich brauche!« »Ja, okay. Strang, bitte!« Die Schwester gab Ruop etwas mit einer Zange, das wie ein Bündel feiner Drähte aussah. Ruop pflückte sie behutsam mit einer dünnen Pinzette aus der Luft. wie ein italienisches Essen, dachte Johnny, und seht euch nur die viele Fleischsoße an. Dieser Gedanke erfüllte ihn mit Übelkeit und er sah weg. Über ihm, auf der Balustrade, sah der Rest der Banditenbande auf ihn herab. Ihre Augen waren blass und gnadenlos und furchteinflößend. Dann erblickte er Wysack, den Dritten von rechts, der seine Uhr ordentlich am Kittel festgesteckt hatte. Johnny nickte. Wysack nickte ebenfalls. Das machte es ein bisschen leichter. Ruop vollendete die Verbindung zwischen Knien und Knöcheln und Johnny wurde herumgedreht. Es ging weiter. Die Anästhesistin fragte ihn, ob er sich wohlfühle. Johnny sagte ihr, er glaube, es ginge ihm so gut, wie es ihm unter den Umständen gehen könnte. Sie fragte ihn, ob er Musik hören wollte, und er antwortete, das wäre sehr nett. Sekunden später hallte die reine, angenehme Stimme von Joan Baez durch den OP. Ruop zog seine Show ab, Johnny wurde schläfrig und döste ein. Als er erwachte, dauerte die Operation immer noch an. Wysack war noch da. Johnny hob seine Hand und nahm damit seine Anwesenheit zur Kenntnis, und Wysack nickte wieder. Eine Stunde später war es vorbei. Er wurde auf die Aufwachstation gerollt, wo eine Schwester ihn immer wieder fragte, ob er ihr sagen könnte, wie viele seiner Zehen sie berührte. Nach einer Weile konnte Johnny es. Ruop kam herein, seine Banditenmaske hing an einer Seite herunter. »Alles klar?« fragte er. »Ja.« »Es ging alles sehr gut«, sagte Ruop. »Ich bin zuversichtlich.« »Gut.« »Sie werden Schmerzen haben«, sagte Ruop. »Eine ganze Menge Schmerzen, das ist nicht auszuschließen. Die Therapie wird Ihnen anfangs auch Schmerzen bereiten. Bleiben Sie dennoch dran.« »Dranbleiben«, murmelte Johnny. »Schönen Tag noch«, sagte Ruop und ging. Wahrscheinlich, dachte Johnny, um noch schnell 9 Löcher auf dem hiesigen Golfplatz zu spielen, bevor es zu dunkel wurde. Eine ganze Menge Schmerzen. Um 9 Uhr abends hatte die Wirkung der örtlichen Narkose nachgelassen und Johnny litt Höllenqualen. Es war ihm nicht gestattet, die Beine ohne Hilfe zweier Schwestern zu bewegen. Es war, als wären nagelbesetzte Bänder um seine Knie gelegt und dann grausam fest angezogen worden. Die Zeit kroch dahin wie ein Wurm. Er sah auf die Uhr und war sicher, dass seit dem letzten Hinsehen 1 Stunde verstrichen war. In Wirklichkeit waren es nur 4 Minuten. Er war sicher, dass er die Schmerzen keine weitere Minute mehr ertragen konnte, dann verstrich die Minute und er kam zu der Überzeugung, dass er sie nicht noch 1 Minute aushalten konnte. Er dachte an die vielen Minuten, die vor ihm aufgeschichtet waren, wie Münzen in einem 5 Meilen hohen Schlitz, und die schwärzesten Depressionen, die er je erlebt hatte, schlugen wie eine solide Woge über ihm zusammen und spülten ihn fort. Sie wollten ihn zu Tode foltern, Operationen an Ellbogen, Schenkeln und Hals, Therapie, Gehhilfen, Rollstuhl, Krücken. Sie werden Schmerzen haben, bleiben Sie dran. Nein, bleiben Sie dran, dachte Johnny, nur lassen Sie mich in Ruhe, kommen Sie mir nicht noch einmal zu nahe mit Ihrem Schlachtermesser. Wenn das Ihre Vorstellung von Hilfe ist, dann will ich nichts damit zu tun haben. Unablässig pulsierende Schmerzen gruben sich in sein Fleisch, kitzelnde Wärme auf seinem Bauch. Er hatte sich nass gemacht. Johnny Smith drehte das Gesicht zur Wand und weinte. 10 Tage nach dieser ersten Operation und 2 Wochen bevor die nächste geplant war, sah Johnny einmal von dem Buch auf, das er gerade las, »Unternehmen Watergate« von Woodward und Bernstein, und sah Sarah in der offenen Tür stehen, die ihn zögernd ansah. »Sarah«, sagte er, »du bist es doch, nicht?« Sie atmete zitternd aus. »Ja, ich bin es, Johnny.« Er legte das Buch hin und sah sie an. Sie trug ein hellgrünes Leinenkleid und sie hielt eine kleine braune Handtasche wie einen Schutzschild an die Brust gedrückt. Sie hatte sich 1 Haarsträhne gefärbt, es sah gut aus. Er empfand einen scharfen und stechenden Anflug von Eifersucht. War sie von selbst auf diese Idee gekommen oder war es die des Mannes, mit dem sie jetzt lebte und schlief? Sie war wunderschön. »Komm rein«, sagte er, »komm rein und setz dich.« Sie kam durchs Zimmer und plötzlich sah er sich so, wie sie ihn sehen musste, viel zu dünn, der Körper im Sessel am Fenster etwas zu weit nach einer Seite gesackt, die Beine gerade auf einem Hocker ausgestreckt, bekleidet mit einem Schlafanzug und einem billigen Krankenhausbademantel. »Wie du siehst, habe ich meinen Frack angezogen«, sagte er. »Du siehst gut aus.« Sie küsste ihn auf die Wange und hunderte Erinnerungen wurden in seinem Kopf durchgemischt wie Karten eines Spiels. Sie setzte sich auf den anderen Stuhl, schlug die Beine übereinander und zupfte am Saum ihres Kleides. Sie sahen einander an, ohne etwas zu sagen. Er sah, dass sie sehr nervös war. Wenn jemand sie an der Schulter berührt hätte, wäre sie wahrscheinlich vom Stuhl gesprungen. »Ich wusste nicht, ob ich kommen sollte«, sagte sie, »aber ich wollte es wirklich. Ich bin froh, dass du es getan hast.« »Wie Fremde in einem Bus«, dachte er unwillig, »es muss doch mehr als nur das sein, oder?« »Und wie geht's dir so?«, fragte sie. Er lächelte. »Oh, ich war im Krieg. Willst du meine Kampfnarben sehen?« Er raffte den Bademantel über die Knie und zeigte die S-förmigen Einschnitte, die bereits zu verheilen begannen. Sie waren immer noch rot, die Fäden noch nicht gezogen. »Oh mein Gott, was machen sie denn hier mit dir?« »Sie versuchen, Humpty Dumpty wieder zusammenzuflicken«, sagte Johnny. »Alle Männer des Königs, alle Pferde des Königs und alle Ärzte des Königs. Daher nehme ich an...« Und dann verstummte er, weil sie weinte. »Sag es doch nicht so, Johnny«, sagte sie, »bitte sag es nicht so.« »Tut mir leid, es war nur... ich wollte nur einen Scherz machen.« Wirklich? Hatte er lachend darüber hinweggehen wollen oder hatte er damit sagen wollen, »Danke, dass du hergekommen bist, sie schneiden mich in Stücke?« »Kannst du das? Kannst du darüber scherzen?« Sie hatte einen Kleenex aus der Handtasche geholt und wischte sich die Augen damit ab. »Nicht sehr oft. Ich nehme an, das Wiedersehen mit dir, da geht die Deckung hoch, Sarah.« »Werden sie dich entlassen?« »Früher oder später. Es ist wie das Spießrutenlaufen in alten Zeiten. Hast du schon mal was darüber gelesen? Sollte ich noch am Leben sein, nachdem jeder Indianer des Stammes seinen Tomahawk an mir ausprobiert hat, dann bin ich frei.« »Diesen Sommer?« »Nein, das glaube ich nicht.« »Es tut mir leid, dass es passiert ist«, sagte sie so leise, dass er sie kaum hören konnte. »Ich versuchte, dahinter zu kommen, warum oder wie man es hätte anders machen können, und das raubt mir nachts den Schlaf. Hätte ich nicht den verdorbenen Hotdog gegessen, wärst du bei mir geblieben, statt fortzugehen.« Sie schüttelte den Kopf und sah ihn aus roten Augen an. Johnny lächelte. »Doppelnull, Hausrunde. Hey, erinnerst du dich daran? Ich habe dieses Glücksrad ausgeplündert, Sarah.« »Ja, du hast über $500 gewonnen.« Er sah sie an und lächelte immer noch, aber jetzt war das Lächeln verwirrt, beinahe verletzt. »Soll ich dir was Komisches sagen? Meine Ärzte glauben, dass ich wahrscheinlich nur deswegen am Leben geblieben bin, weil ich in meiner Kindheit schon mal eine Kopfverletzung gehabt haben muss. Ich kann mich an nichts erinnern und meine Eltern auch nicht, aber jedes Mal, wenn ich daran denke, sehe ich das Glücksrad vor mir und rieche verbrannten Gummi.« »Vielleicht hattest du damals einen Autounfall«, begann sie zweifelnd. »Nein, ich glaube nicht, dass es das ist. Aber es ist, als wäre dieses Glücksrad eine Warnung gewesen, und ich habe sie missachtet.« Sie bewegte sich ein wenig und sagte unbehaglich, »Nicht, Johnny.« Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht war es auch so, dass ich 4 Jahre Glück an einem einzigen Abend verbraucht hatte. Aber sieh dir das an, Sarah. Behutsam und unter Schmerzen nahm er ein Bein vom Hocker und knickte es rechtwinklig, dann streckte er es wieder auf dem Hocker aus. Vielleicht können Sie Humpty Dumpty wieder zusammenflicken. Als ich aufwachte, konnte ich das nicht, und ich konnte auch meine Beine nicht so ausstrecken wie jetzt. Und du kannst denken, Johnny, sagte sie, du kannst sprechen. Wir alle dachten, dass... Du weißt schon. Ja, Johnny die Leiche. Danach herrschte wieder verlegenes Schweigen. Johnny unterbrach es, indem er mit gezwungener Munterkeit sagte, »Und wie sieht es bei dir aus, Sarah?« »Nun, ich bin verheiratet, ich nehme an, das weißt du schon.« »Dad hat es mir erzählt.« »Er ist ein so guter Mann«, sagte Sarah, dann platzte sie heraus. »Ich konnte nicht warten, Johnny, auch das tut mir leid. Die Ärzte sagten, dass du nie wieder erwachen würdest, dass es immer weiter bergab gehen würde, bis du einfach einschlafen würdest. Und selbst wenn ich es gewusst hätte...« Sie sah mit einem unbehaglich defensiven Gesicht zu ihm auf. »Selbst wenn ich es gewusst hätte, Johnny, ich glaube nicht, dass ich hätte warten können. 4,5 Jahre sind eine lange Zeit.« »Ja, das stimmt«, sagte er. »Es ist eine höllisch lange Zeit.« »Möchtest du etwas Morbides hören? Ich habe mir Zeitschriften der letzten 4 Jahre bringen lassen, um nachzulesen, wer gestorben ist. Truman, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Himmel, ich habe daran gedacht, wie er Purple Haze spielte und konnte es kaum glauben. Dan Blocker. Und du und ich, wir sind uns einfach entglitten.« »Ich fühle mich so elend deswegen«, sagte sie beinahe flüsternd, »so verdammt schuldbewusst. Aber ich liebe meinen Mann, Johnny. Ich liebe ihn sogar sehr.« »Okay. Nur darauf kommt es an. Sein Name ist Walter Hazlitt, und er ist, ich würde lieber etwas über dein Kind hören«, sagte Johnny. »Du nimmst es mir nicht übel, oder?« »Er ist wie ein Pfirsich«, sagte sie lächelnd. »Er ist jetzt 7 Monate alt. Sein Name ist Dennis, aber wir nennen ihn nur Danny. Er wurde nach seinem Großvater väterlicherseits benannt.« »Hm. Bring ihn mal mit. Ich möchte ihn gerne einmal sehen.« »Das werde ich tun«, sagte Sarah, und sie lächelten sich falsch an, weil jeder wusste, dass nichts Derartiges geschehen würde. »Brauchst du etwas, Johnny?« »Nur dich, Baby. Und die letzten 4,5 Jahre wieder zurück.« »Nein«, sagte er. »Unterrichtest du noch?« »Noch eine Weile«, bestätigte sie. »Ah, schnupfst du immer noch dieses grässliche Kokain?« »Ach, Johnny, du hast dich nicht verändert, der alte Spaßvogel.« »Ja, der alte Spaßvogel«, stimmte er zu, und das Schweigen senkte sich wieder fast hörbar zwischen sie. »Darf ich dich wieder besuchen kommen?« »Klar«, sagte er, »das wäre prima, Sarah.« Er zögerte, weil er nicht alles so ergebnislos enden lassen wollte. Er wollte weder sie noch sich selbst verletzen, wenn es sich vermeiden ließ. Er wollte etwas Ehrliches sagen. »Sarah«, sagte er, »du hast richtig gehandelt.« »Wirklich?«, fragte sie. Sie lächelte, aber es zitterte in den Mundwinkeln. »Das frage ich mich. Mir kommt alles so grausam vor und ich kann mir nicht helfen, so falsch. Ich liebe meinen Mann und mein Baby, und wenn Walt behauptet, dass wir eines Tages im schönsten Haus von Bangor leben werden, dann glaube ich ihm das. Er sagt, dass er irgendwann für Bill Cohens Sitz im Senat kandidieren will, und auch das glaube ich ihm. Er sagt, dass eines Tages jemand aus Maine zum Präsidenten gewählt werden wird, und das glaube ich ihm auch, fast. Und dann komme ich hierher und sehe mir deine armen Beine an.« Sie fing wieder an zu weinen. »Sie sehen aus wie durch den Mixer gedreht oder so, und du bist so dünn.« »Nein, Sarah, nicht. Du bist so dünn, und es kommt mir unrecht und grausam vor, und ich hasse es, weil es überhaupt nicht recht ist, nichts davon.« »Manchmal ist nichts recht, nehme ich an«, sagte er, »raue alte Welt. Mitunter muss man schon tun, was man kann, und versuchen, damit zu leben.« »Geh und sei glücklich, Sarah«, Und wenn du mich wieder besuchen willst, dann komm einfach her. Bring ein Brett für Cribbage mit. Das werde ich, sagte sie. Tut mir leid, dass ich weine. Nicht sehr aufheiternd für dich, was? Ist schon gut, sagte er und lächelte. Du solltest mit dem Kokain aufhören, Baby. Deine Nase wird abfallen. Sie lachte ein wenig. Der alte Johnny, sagte sie. Plötzlich beugte sie sich über ihn und küsste ihn auf den Mund. Oh, Johnny wird bald gesund. Er sah sie nachdenklich an, während sie sich wieder zurückzog. Johnny? Du hast ihn nicht vergessen, sagte er. Nein, du hast ihn überhaupt nicht vergessen. Was vergessen? Sie runzelte verwirrt die Stirn. Deinen Trauring. Du hast ihn nicht in Montreal vergessen? Er hatte eine Hand auf die Stirn gelegt und rieb mit den Fingern die Stelle über dem rechten Auge. Sein Arm warf Schatten, und Sarah sah mit beinahe abergläubischer Furcht, dass sein Gesicht halb dunkel, halb hell war. Sie musste an die Halloween-Maske denken, mit der er ihr damals solche Angst eingejagt hatte. Sie und Walt hatten ihre Flitterwochen in Montreal verbracht, aber woher konnte Johnny das wissen? Ah, vielleicht hatte Herb es ihm erzählt. Ja, so dürfte es wohl gewesen sein. Aber nur sie und Walt wussten, dass sie irgendwo im Hotelzimmer ihren Trauring verloren hatte. Niemand sonst wusste es, denn Walt hatte ihr vor dem Heimflug einen anderen gekauft. Es war ihr zu peinlich gewesen, es jemandem zu erzählen, nicht einmal ihrer Mutter. Wie? Johnny zog die Stirn in sehr tiefe Falten und lächelte sie an. Er nahm die Hand von der Stirn und verschränkte sie mit der anderen im Schoß. Er hatte nicht die richtige Größe, sagte er. Du hast gepackt. Erinnerst du dich nicht, Sarah? Er war rausgegangen, um etwas zu kaufen, und du hast gepackt. Er war nicht da, weil er etwas kaufen wollte. Kaufen? Ich weiß nicht was. Es ist in der toten Zone. Tote Zone? Er war in einen Scherzartikelladen gegangen, um ein paar alberne Souvenirs zu kaufen, Furzkissen und solche Sachen. Aber wieso konntest du wissen, dass ich meinen Trauring... Du hast gepackt. Der Ring hatte nicht die richtige Größe, er war viel zu groß. Du wolltest ihn nach deiner Rückkehr kleiner machen lassen, aber bis dahin hast du... Du... Das verwunderte Stirnrunzeln war wieder da, verschwand aber beinahe augenblicklich wieder. Er lächelte sie an. Du hast ihn mit Toilettenpapier ausgestopft. Jetzt hatte Sarah unbestreitbar Angst. Sie schlängelte sich durch ihren Bauch wie kaltes Wasser. Sie fasste sich mit der Hand an die Kehle und sah ihn wie hypnotisiert an. Jetzt hat er wieder diesen Ausdruck in den Augen, den gleichen kalten, amüsierten Ausdruck wie damals beim Glücksrad. Was ist mit dir geschehen, Johnny? Was bist du? Das Blau seiner Augen hatte sich fast zu violett verdunkelt. Er schien weit fort zu sein. Sie wollte weglaufen, das Zimmer selbst schien dunkel zu werden, als würde er irgendwie das Gefüge der Wirklichkeit einreißen und die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufheben. »Er ist von deinem Finger gerutscht«, sagte er. »Du hast sein Rasierzeug in eine dieser Seitentaschen gepackt und dabei ist er dir vom Finger gerutscht. Du hast es erst später bemerkt und deshalb hast du geglaubt, er wäre irgendwo im Zimmer.« Er lachte, und es war ein hoher, spröder, beinahe schriller Laut, gar nicht Johnnys übliches Lachen, sondern kalt. Kalt. »Junge, ihr habt das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt, aber du hast ihn eingepackt. Er ist immer noch in der Seitentasche des Koffers, dort war er die ganze Zeit. Geh auf den Dachboden und schau nach, Sarah, du wirst sehen.« Draußen auf dem Flur ließ jemand ein Wasserglas oder etwas anderes fallen und stieß eine gedämpfte Verwünschung aus, als das Glas auf dem Boden zerschellte. Johnny warf einen Blick zur Tür hinüber und seine Augen wurden wieder klar. Er sah zurück, sah ihr starres Gesicht, die aufgerissenen Augen und runzelte besorgt die Stirn. »Was ist, Sarah? Habe ich was Falsches gesagt?« »Woher war weißt du das?« flüsterte sie. »Woher weißt du diese Dinge?« »Ich weiß nicht«, sagte er. »Sarah, es tut mir leid, wenn ich... Ich sollte jetzt gehen, Johnny. Danny ist beim Babysitter.« »Schon gut, Sarah. Tut mir leid, wenn ich dich aufgeregt habe.« »Wie kannst du etwas von meinem Ring wissen, Johnny?« Er konnte nur den Kopf schütteln. Auf halbem Weg den Flur entlang fing ihr Magen an, sich komisch zu fühlen. Sie fand die Damentoilette gerade noch rechtzeitig. Sie eilte hinein, machte die Tür einer der Kabinen zu und übergab sich heftig. Sie spülte, dann stand sie mit geschlossenen Augen zitternd da, aber gleichzeitig war ihr zum Lachen zumute. Als sie Johnny zum letzten Mal gesehen hatte, hatte sie sich ebenfalls übergeben. Grausame Gerechtigkeit? Klammern in der Zeit, wie Buchstützen. Sie presste die Hand auf den Mund, um das zurückzuhalten, was heraus wollte, Lachen oder möglicherweise ein Schrei. Und in der Dunkelheit schien die Welt irrational zu kippen, wie ein Teller, wie ein sich drehendes Glücksrad. Sie hatte Danny bei Mrs. LaBelle gelassen, daher war das Haus still und leer, als sie heimkam. Sie ging die schmale Treppe zum Dachboden hinauf und schaltete das Licht ein. Ihr Gepäck war in einer Ecke aufgestapelt, die orangefarbenen Grants-Koffer wiesen noch die Aufkleber der Montreal-Reise auf. Es waren insgesamt drei. Sie öffnete den ersten und tastete durch die elastischen Seitentaschen, fand aber nichts, auch im zweiten nicht, auch im dritten nicht. Sie holte sehr tief Luft und stieß sie wieder aus und kam sich dumm und auch ein wenig enttäuscht vor, in erster Linie aber erleichtert, überwältigend erleichtert. Kein Ring, tut mir leid, Johnny. Aber auf der anderen Seite tut es mir überhaupt nicht leid, es wäre einfach ein bisschen zu gespenstisch gewesen. Sie begann die Koffer wieder an ihren Platz zwischen einem Stapel von Walls alten Lehrbüchern und der Stehlampe zu schieben, die der Hund dieser verrückten Frau umgestoßen hatte, und Sarah hatte es nie übers Herz gebracht, sie wegzuwerfen. Als sie sich den Staub von den Händen abklopfte und sich anschickte, die ganze Angelegenheit zu vergessen, flüsterte eine leise, fast unhörbare Stimme in ihr: »Ziemlich flüchtige Suche, was? Wolltest eigentlich gar nichts finden, Sarah, oder?« Nein, nein, sie hatte wirklich nichts finden wollen. Und wenn diese kleine Stimme sich einbildete, dass sie alle drei Koffer noch einmal öffnen würde, dann musste sie verrückt sein. Sie hätte Danny ohnehin schon vor 15 Minuten abholen sollen. Walt wollte einen seiner Seniorpartner aus der Anwaltsfirma zum Essen mit nach Hause bringen. Wichtige Sache. Zudem musste sie noch einen Brief an Betty Hackman schreiben. Vom Friedenskorps in Uganda hatte Betty direkt den Sohn eines schwerreichen Pferdezüchters aus Kentucky geheiratet. Ferner musste sie noch beide Badezimmer putzen, ihr Haar machen und Danny musste gebadet werden. Sie hatte wirklich zu viel zu tun, um ihre Zeit hier oben auf dem Dachboden zu vertrödeln. Trotzdem öffnete Sarah dann noch einmal alle drei Koffer und diesmal untersuchte sie alle drei sehr gründlich und in der hintersten Ecke des dritten fand sie schließlich ihren Trauring. Sie hielt ihn ins Licht einer der beiden nackten Glühbirnen und las die Gravierung, die noch so frisch war wie an dem Tag, als Walt ihn ihr an den Finger gesteckt hatte. Walter und Sarah Hazlitt, 9. Juli 1972. Sarah sah ihn sehr lange an. Dann verstaute sie die Koffer wieder, schaltete das Licht aus und ging nach unten. Sie zog das Leinenkleid aus, das staubig geworden war, und vertauschte es gegen Hose und leichten Pulli. Sie ging den Block entlang zu Mrs. LaBelle und holte ihren Sohn. Sie gingen nach Hause und Sarah brachte Danny ins Wohnzimmer, wo er munter herumkrabbelte, während sie den Braten vorbereitete und Kartoffeln schälte. Als der Braten im Herd war, ging sie ins Wohnzimmer und sah, dass Danny auf dem Teppich eingeschlafen war. Sie hob ihn auf und legte ihn in seine Wiege. Dann begann sie, die Toiletten zu putzen. Trotz allem, trotz des Uhrzeigers, der hektisch auf die Essenszeit zuraste, dachte sie ununterbrochen an den Ring. Johnny hatte es gewusst, sie konnte sogar den Augenblick festlegen, da er sein Wissen erlangt hatte, als sie ihn geküsst hatte, bevor sie gegangen war. Allein der Gedanke an ihn löste ein merkwürdiges Schwächegefühl bei ihr aus, und sie war nicht sicher, warum. Alles war so schrecklich durcheinander, sein schiefes Lächeln immer noch dasselbe, sein Körper so schrecklich verändert, so mager und unterernährt, die leblose Art, wie sein Haar an der Kopfhaut klebte, was in grellem Kontrast zu den reichhaltigen Erinnerungen lag, die sie noch an ihn hatte. Sie hatte ihn küssen wollen. »Schluss jetzt«, murmelte sie zu sich selbst. Ihr Gesicht im Badezimmerspiegel war das Gesicht einer Fremden, gerötet und heiß und, gestehen wir es, Leute, sexy. Ihre Hand schloss sich um den Ring in der Hosentasche und fast, aber nicht ganz, bevor sie wusste, was sie vorhatte, hatte sie ihn in das saubere, leicht bläuliche Wasser der Toilettenschüssel geworfen. Alles war strahlend sauber, so dass Mr. Treaches von Barrybow, Treaches, Moorhouse und Grandon, wenn er irgendwann während der Dinnerparty mal pipi musste, nicht von einem unansehnlichen Schmutzstreifen um die Toilettenschüssel herum abgestoßen wurde. Wer konnte schon wissen, welche Hindernisse einem jungen Mann auf dem Weg zu den Städten der Mächtigen im Weg liegen konnten, richtig? Wer konnte in dieser Welt schon etwas wissen? Er plätscherte leise und sank auf den Grund des bläulichen Wassers, wobei er sich träge um die eigene Achse drehte. Sie glaubte, ein leises Pling zu hören, als er das Porzellan am Grund berührte, aber das war wahrscheinlich nur Einbildung. Ihr Kopf dröhnte. Auf dem Dachboden war es staubig und stickig und heiß gewesen, aber Johnnys Kuss, der war süß gewesen, so süß. Bevor sie darüber nachdenken konnte, was sie tat und somit der Vernunft Tür und Tor öffnen würde, streckte sie die Hand aus und betätigte die Toilettenspülung. Sie legte dröhnend und gurgelnd los. Es kam ihr vielleicht lauter vor, weil sie die Augen zugekniffen hatte. Als sie wieder aufmachte, war der Ring verschwunden. Er war verschwunden gewesen und jetzt war er wieder verschwunden. Plötzlich fühlten sich ihre Beine weich an, und sie setzte sich auf den Rand der Badewanne und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Ihr heißes, heißes Gesicht. Sie würde Johnny nicht wiedersehen. Walter brachte einen Seniorpartner mit nach Hause, und sie hatte eine Flasche Mondavi und einen Braten, der das Haushaltsbudget überstrapazierte. Das waren die Dinge, über die sie nachdenken würde. Sie sollte daran denken, wie sehr sie Walt liebte, und an Danny, der in seiner Krippe schlief. Sie sollte darüber nachdenken, dass man mit den Entscheidungen, die man in dieser verrückten Welt traf, leben musste. Und sie wollte nicht mehr über Johnny Smith und sein schiefes, bezauberndes Lächeln nachdenken. Das Abendessen wurde ein großer Erfolg.